Unternehmen Timoschenko. Ich, und darin ist kein Unterschied zu Deutschlands nationalen Schreibkräften, weiß nicht, was der Strafgefangenen Julia T. in ukrainischer Haft widerfahren ist und widerfährt. Ich halte aber, der ukrainischen Befreiungsarmee gedenkend, die als 14. Grenadierdivision der SS die fleißigsten Kumpane der Deutschen bei der Vernichtung von Juden und Russen stellte und angesichts dieses Mannequins irgendeines Reichsnährstands, das sich das völkische Völkchen zur Ikone erkor, alles für möglich. Alles, ausgenommen natürlich die Geschichten, die von den Vereinigten Schreibkräften verbreitet werden. Zusammengelogenes Zeug größtenteils, wofür fast jeder ihrer Berichte den Beweis gleich mitliefert. Eine Unterzeile aus Springers Lokalblatt gefischt. Weil sie durch das Schicksal von Julia Timoschenko an ihr eigenes Leben in einem Unrechtsstaat erinnert wird, greift Angela Merkel ein. Sie erinnern sich, wie die Physikerin Merkel von 1978 bis 1989 eingesperrt in der Akademie der Wissenschaften der DDR und zur Arbeit als FDJ-Referentin für Agitation und Propaganda gezwungen, den Untergang der roten Diktatur in einer Sauna versteckt mit knapper Not überlebt hat. Erinnern Sie sich? Erheiternd, aber nicht nur erheiternd, Deutschlands drei Käse hohen Außenminister durch die Welt stolzieren zu sehen, wie einen Pauker durch seine wilhelminische Volksschulklasse, Russen, Chinesen, Griechen, Ägyptern, Sudanesen, Israelis, Kubanern und 150 anderen Zöglingen Zensuren erteilend. Akzeptabel, nicht akzeptabel, wird in unsere Europäische Union versetzt, nicht versetzt, Versetzung ist gefährdet, setzen. Seine Kanzlerin lässt die Ukraine warnen, Zitat, auf Zeit zu spielen. Wenn Julia Timoschenko nicht umgehend erst aus der Haft und dann nach Berlin entlassen werde, könnten die Verträge über freien Handel und eine politische Assoziierung des Landes an die Europäische Union nicht ratifiziert werden. Außerdem, und Merkel hielt das, bevor Mario Balotelli das Problem löste, für eine Drohung, werde sie ihren Platz auf der Tribüne der Europameisterschaft nicht besetzen. Das hat, Logik für einen Moment in ihr Recht gesetzt, eine seltsame Konsequenz. Säße Julia T. in Haft, weil sie Opposition macht? Wäre ihr Leben durch ukrainische Sicherheitsbeamte oder Ärzte gefährdet und könnte nur durch Asyl in Deutschland gerettet werden? Verböte sich dem, der auch nur geringsten Ansprüchen politischer Zivilisation gerecht werden will, mit einem solchen Regime jede Assoziierung und jeder Handel. Eine Ukraine, die zu assoziieren und mit der Handel zu treiben der Deutsch-Europäischen Union keine Schande machte, muss also ein Staat sein, in dem niemand wegen seiner Kritik an der Regierung eingesperrt wird und kein Häftling um sein Leben zu bangen hat. Beides ist möglich, beides zugleich ist nicht möglich. Oder doch nur, wenn Gauck in engster Abstimmung mit dem Kanzleramt, Deutsch auf Merkels Anordnung, einen Besuch in der Ukraine absagt, weil es dort nicht mit seinen allemal rechten Dingen zugeht und Westerwelle vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft unsanft an den Löffeln gezogen wird. Wir befürchten keine unmittelbaren Auswirkungen auf die deutsch-ukrainischen Handelsbeziehungen. Worauf Westerwelle die Assoziierung in Aussicht stellt, so sich, Zitat, die Rechtsstaatlichkeit der Ukraine, die es irgendwie doch zu geben scheint, in die richtige Richtung entwickelt. Dreimal dürfen Sie raten, wer, ob sie das tut, entscheidet. Es entscheidet der voll in die richtige Richtung entwickelte deutsche Rechtsstaat, das heißt der Ostausschuss, der auch dafür sorgt, dass die Kanzlerin den Ministerpräsidenten der seltenen Erden, Wen Jiabao, auf der Messe in Hannover umschwirrt wie ein Backfisch, obwohl sein Staatsapparat den Ai Weiwei, bei der Konzeptkünstler das kunstvolle Konzept realisiert haben soll, 1,7 Millionen Euro Steuern zu hinterziehen, ebenso drangsaliert wie den blinden Bürgerrechtler Chen Kuang-Cheng, den die chinesische Regierung nicht in den USA studieren lassen wollte. Das habe ich am eigenen Leib erfahren, als der Ivy Covered Dean der Ivy Covered University of Notre Dame mir, Abiturient des in Stuttgart weltberühmten Gymnasiums Illustre von 1686, die Immatrikulation verweigerte. Ob Chen mehr Glück hat, wurde bei Redaktionsschluss noch am Rande des strategischen Dialogs der amerikanischen Regierung mit der chinesischen verhandelt, zu dem Außenministerin Clinton nach Peking gereist war, um, wie sie sagte, ein volles Programm mit vielen Fragen, die den USA wichtig sind, zu erörtern. Dazu gehören auch die Menschenrechte. Was Clinton nicht erörtert haben wird, sind die auf 3.000 bis 10.000 geschätzten Chinesen, die jährlich von Staats wegen ermordet werden, Opfer jenes Verbrechens, zu dessen Beschönigung die Bezeichnung Todesstrafe erfunden ist. Zur selben Zeit nämlich warten in den Todeszellen von Gefängnissen der USA 3.000 Menschen auf ihre Mörder, einige seit Jahren und Jahrzehnten. Denn unter den im Westen anerkannten Menschenrechten rangiert das Recht auf Leben weit unten, das Recht auf Steuerhinterziehung ganz oben. Worauf in China wie auf Raub oder das Töten von Pandabären der Tod steht, das wird in Deutschland mit der Berufung zum Ehrenvorsitzenden der CDU oder der FDP lebenslänglich geahndet. Von Hillary C. zurück zu Julia T. Der von den Schreibkräften wochenlang eingestimmte Chef der Berliner Charité hat die Gefangene in Begleitung deutscher Diplomaten be- und untersucht, die blauen Flecke untersucht, die Timoschenko vorgezeigt, wie Therese von Connorsreuth in den 50ern ihre am Karfreitag blutenden Stigmata. Der Eindruck ist, dass es die Feinde der gestürzten Regierungschefin mit ihr nicht getrieben haben, wie vom Westen unterstützte Feinde ihrer Kollegen mit denen, beispielsweise mit Muammar al-Gaddafi. Wer in dessen Fall zugunsten der Schlechter und zur Rechtfertigung des Desinteresses der sogenannten Staatengemeinschaft samt ihrer Gerichtshöfe und Schreibkräfte, an deren Bestrafung Untaten des wehrlosen Gepfählten vorbringt, beweist nichts, als dass ihm Rechtsstaat und Menschenrechte, die keine Dividende tragen, am Steiß vorbeigehen. Konsalik, der Romancier der deutschen Eroberung des Ostens, leider ist tot. Sein Kollege Grass ist mit den Verbrechen der Juden beschäftigt und so wird der Arzt von Dniepropetrovsk ungeschrieben bleiben. Eine Entdeckung konnte auch ohne seine Hilfe gemacht werden. Den Iwan, wie er bei Konsalik, seinen vielen Millionen Lesern und den Passagieren der Wilhelm Gustloff hieß und zu Opas Geburtstag im Kreis der Familie noch heißt, hatten wir immer als Synonym für den osteuropäischen Bolschewisten dechiffriert. Jetzt lernen wir im Osten was Neues. Der Iwan, die weibliche Form muss noch erfunden werden, ist der slawische Untermensch, falls und solange er nicht als Schwarzarbeiter, Putze, Gaslieferant oder Hure zu unseren Diensten steht. Die Besinnungslosigkeit aber, mit der nicht nur die Deutschen, sondern der ganze exklusive Kranz westlicher Staaten, der sich die internationale Gemeinschaft nennt, im Monatsrhythmus die Welt an allen vier Ecken zugleich anzündet, als wären es Porsches in Kreuzberg, Libyen, Ägypten, Syrien, Pakistan, Kuba, Serbien, Korea, Ukraine. Woher kommt sie? Das ist eine vergessene, fast ehrwürdige Geschichte. In der älteren deutschen Staatslehre wurde sie unter Primat der Außenpolitik, nicht zu verwechseln mit der Primat in der Außenpolitik, abgehandelt und galt als probates Mittel, die Wut der unteren Klassen in Krisenzeiten auf auswärtige Gegner zu lenken. Nicht zu wissen, wo Myanmar liegt, aber diktieren zu müssen, was dort gedurft wird und was nicht, das ist ohne Hartz IV nicht zu verstehen. Und so erwarten uns auch nach den Wochen, in denen Europas Meister nicht Europameister wurden, noch viele Julias und ihre Liebhaber.